Kundgabe 7262. Empfangen am 21.01.1959. Auferstehung. Verwesen des Fleischleibes. Alle, die ihr lebet auf Erden, ihr werdet sterben dem Leibe nach. Aber eure Seele wird auferstehen zum Leben oder auch im Tode verharren, wenn sie nicht das Leben angestrebt hat auf Erden. Es ist also die Auferstehung euch allen gewiss, die ihr zu leben begehrt. Denn die nicht an die Auferstehung glauben, die begehren auch nicht das Leben ihrer Seele, sondern nur das irdische Leibesleben ist ihnen vielleicht begehrenswert. Und dieses suchen sie sich zu verlängern, soweit es in ihren eigenen Kräften steht. Aber sie werden sterben und ewiglich noch im Tode verbleiben, wenngleich auch ihnen einmal die Auferstehung sicher ist. Wer aber das Leben seiner Seele sucht und erstrebt, der kann auch gewiss sein, dass sie auferstehen wird zum Leben nach dem leiblichen Tode. Denn dafür hat Jesus Christus den Beweis geliefert, der am dritten Tage auferstand von den Toten, der den Tod überwunden hat und den, der den Tod in die Welt brachte. Seine Auferstehung wird zwar angezweifelt von Gläubigen und Ungläubigen, denn selbst die Gläubigen können dieses größte Wunder nicht fassen und sind oft geneigt, leise Zweifel aufkommen zu lassen, solange sie nur glauben, aber noch nicht diesen Glauben zum rechten Leben erweckt haben. So wie aber mein Geist wirken kann im Menschen, sind ihm auch diese Zweifel geklärt. Und die Auferstehung Jesu Christi wird ihm nun ein klarer Beweis sein für die eigene Auferstehung. Und er wird wissen, dass er nicht sterben wird, sondern nur aus dem diesseitigen Leben eingeht in das jenseitige Reich, wo er leben wird in Ewigkeit. Die Auferstehung Jesu Christi ist ein ständig von Menschen umstrittenes Problem, denn die Menschen wollen einerseits zweifeln, andererseits daraus eine Auferstehung des Fleisches ableiten, weil sie glauben, dass auch Jesus im Fleisch auferstanden ist am dritten Tage. Ihnen ist es noch nicht klar, dass Jesus sich nur deshalb den Menschen sichtbar gemacht hat, um ihnen zum Glauben zu verhelfen, dass diese aber immer nur seinen geistigen Leib sahen, der sich ihrem geistigen Auge schaubar vorstellte. Alle Substanzen seines leiblichen Körpers hatten sich durch seinen Kreuzestod vergeistigt. Und also hatte der Mensch Jesus ein Geisteskleid angezogen, als er sichtbar vor seine Jünger trat. Und dieses Geisteskleid werdet ihr Menschen auch anlegen bei eurer Auferstehung zum Leben. Der materielle Leib bleibt zurück und geht den Gang der Aufwärtsentwicklung seiner Substanzen weiter. Der Fleischleib also verweset und seine Substanzen beleben wieder andere Formen, die noch im Anfang ihrer Entwicklung stehen. Also werden sie niemals mehr die Seele umschließen. Sie werden niemals mehr der Seele eine Hülle bieten und mit ihr zugleich auferstehen. Und dennoch wird die Seele auferstehen, wenn sie auf Erden meinen Willen erfüllt hat. Wenn sie danach strebt, zum Leben einzugehen, das ich ihr verheißen habe, als ich als Mensch Jesus wandelte auf Erden. Eine Auferstehung ist euch allen gewiss, doch die Zeit bestimmt ihr selbst. Aber eine Auferstehung des Fleisches müsstet ihr euch recht vorstellen, denn wohl werden eure Werke im Fleisch gewertet, und diesen nach wird dann die Auferstehung sein, zum Leben oder auch, eure Werke werden Zeugen wider euch und euch den Tod geben, die Bannung in der festen Materie. Und diese ist ein wieder endlose Zeiten währender Zustand der Ohnmacht und Finsternis. Ein Zustand des Todes, den ihr jedoch selbst anstrebtet auf Erden, weil ihr ohne Glauben waret, dass ihr zum Leben bestimmt seid, nicht aber zum Tode, den ihr selbst euch schaffet. Darum bin ich auferstanden von den Toten, um euch Menschen diesen Beweis zu bringen. Und doch könnt ihr auch dieses nur glauben, wenn ihr durch ein Leben in Liebe euren Geist erweckt, der euch nun alles erklären und euch belehren wird, und ihr dann auch überzeugt zu glauben vermögt, was euch nicht bewiesen werden kann. Strebet das Leben an, und ihr werdet ewiglich keinen Tod zu fürchten brauchen. Ihr werdet leben ewiglich in Kraft und Licht und Freiheit. Amen.